Nichts geht mir über Erbsenbrei. Erbsenbrei ist meine Lieblingsspeise. Man kann ihn mit Speck, mit Dörrfleisch, mit Schweinskopf oder einfach mit Bockwurst servieren. Er ist immer gleich zuverlässig. Eine ehrliche deutsche Speise, die dem Magen das Gefühl, etwas Solides bekommen zu haben, spürbar vermittelt. Der ganze Leib wird warm und fest davon. Etwas flüssiger heißt er Erbsensuppe. Schon damals war es eine Berliner Berühmtheit bei Aschinger. Löffel Erbsen mit Speck und viele kleine Brötchen dazu. Das kostete 45 Pfennige und galt auch im Eintopf damals als eine ehrliche deutsche Speise. Etwas fester heißt es Erbsenpüree und eignet sich mit Zwiebeln und Sauerkraut vortrefflich für kalte Wintertage. Es war kein kalter Wintertag, es war Dezember. Ich aß Erbsenbrei, ich machte meinen Leib warm und fest mit dieser ehrlichen Speise. Ich saß in unserem Esszimmer an dem schweren viereckigen Tisch, der seit dem Tod Ursulas wieder bescheiden zusammengeschoben war. Es war ein Tag wie jeder andere, Freitagabend so kurz vor 8. Am Nachmittag hatte ich in der Universität ein Seminar über Plato gehabt. Man hatte das Verhältnis des Wahren zum Schönen sokratisch bedacht. Ich studierte schon seit 2 Semestern unter den Linden Philosophie. Ich hatte in letzter Zeit viel von den Antinomien und Aporien gehört, nicht nur bei Plato. Meine Eltern hätten es nicht verstanden, die hatten mir aber das Essen im Ofen warm gehalten. Es war kalt auf dem Bahnhof Friedrichstraße gewesen, zugig und kalt. Ich war verfroren. Berlin war damals sehr dunkel und kalt. Die Lichter der großen Stadt waren seit 3 Monaten verloschen. Es war Krieg. Zu Hause aber merkte man wenig davon. Ich aß Erbsen mit Speck, aufgewärmt aus dem Ofen. Dick und heiß dampfte die Mahlzeit vor mir. Sie war grau-gelb und schmeckte ein wenig nach Ofen. Und unsere schwarze Standuhr schlug eben 8. Meine Eltern saßen nebenan, Weihnachtliches im Herrenzimmer besprechend. Es sollte unser erstes Kriegsweihnachten werden. Fröhliche Weihnachten im deutschen Abwehrkampf. Vieles war da zu bedenken. Da schepperte plötzlich unsere Klingel. Es war verwunderlich, zu dieser Stunde unsere Klingel zu hören. 8 Uhr war bei uns schon sehr spät und gar nicht mehr weit vom Zubettgehen entfernt. »Ich geh schon«, rief mein Vater mit heller Stimme von nebenan und deutete damit an, dass er die ungewöhnliche Situation fest in die Hand nehmen wollte. Ich hörte ihn durch den Flur gehen, mit dem Schlüsselbund hantieren, unser Sicherheitsschloss öffnen und draußen mit jemandem reden. Mein Kopf war voll Plato, mein Gaumen ganz voll Erbsenbrei. Da höre ich meinen Vater plötzlich einen unterdrückten Schrei ausstoßen. Er kommt durch den Flur, reißt die Esszimmertür auf. Er zeigt jetzt das große, verängstigte Gesicht, diese verstörten Kinderaugen aller Staatsbeamten, steht zitternd und fragend vor mir und sagt gar nichts, sagt nur mit diesen Augen ein Mensch in Not. Und ich lege wie ein Arbeiter in der Baracke den Löffel auf den Tisch, erhebe mich langsam, bin schlagsig und viel zu lang geraten für dieses Haus und denke, was soll denn schon sein um 8 im Advent, wenn man Abendbrot isst? Ich gehe durch den Flur und sehe plötzlich in unserer Haustür Franz Bratke stehen. Weiße Schneeluft wirbelt aus dem Dunkel herein. Herr Bratke steht stramm und steif wie ein grüner Zinnsoldat in unserer Tür. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit. Er ist ein ruhiger, schwerfälliger Mann mit braunem Schnauzbart, ein richtiger Dorfgendarm, zu dem man als Kind aufblicken konnte wie zu Gottvater. Aber jetzt hat Herr Bratke ganz amtlich den hohen, blitzenden Helm aller Berliner Schupos auf, hat das Sturmband über das Kinn gezogen, Wichtigkeit strömt von ihm aus. Er ist sichtbar im Dienst. Neben ihm röchelt an einem dicken Ledergurt ein hellbrauner Schäferhund. Die stehen beide fast überlebensgroß und glitzernd vom Schnee wie fürchterliche Märchenfiguren in unserer Haustür. Die drohen fast, unser kleines Haus umzuwerfen. Und ich höre Herrn Bratke, der vor wenigen Jahren zu mir noch du gesagt hatte, du Lümmel und so, plötzlich mit einer fremden, verstellten Stimme schnarren, mitkommen Sie. Und nach einer Weile, wo ich ihn nur angestarrt habe, wiederholte er mit großer Amtlichkeit, los, kommen Sie mit, junger Mann, mehr sagte er nicht. So begann das Ende unserer Eichkamper Familie. So rasch zerfällt Familie, das unzerstörbare Fundament unserer sittlichen Weltordnung. An diesem Freitagabend im Jahr 39 wurde eine deutsche Familie rückgängig gemacht, die seit 1914, seit dem Tage des Kriegsausbruches am 1. August, zäh und verbissen gegen alles Zerstörerische und Zersetzende in unserem Lande angekämpft hatte. Sie holten das letzte Kind. Das Haus war leer und während ich Herrn Bradke erstaunt und ratlos ansah und meine Mutter aus dem Herrenzimmer rufen hörte, was ist, ich bin nicht da, wusste ich sofort, du musst jetzt mit ihm gehen. Ich ging zurück in den Flur, griff meinen Mantel, suchte nach den Handschuhen und einem Taschentuch, weil mir der Mund noch voll Erbsenbrei war und dachte, liebe Eltern, jetzt ist es also soweit, die kommen mich holen, es ist aus mit euren Träumen, die Zeit der schönen Lügen ist vorbei, euer Sohn geht jetzt weg. Ich weiß, ihr habt das nicht verdient, ich wäre gern geworden, wie ihr das hofftet, ein Beamter vielleicht, ein braver deutscher Bürger, so mit Kindern und einer schönen Frau und einem richtigen Amt in der Stadt, dass man sehen kann, ihr hättet das wohl verdient, aber so ist es nicht geworden, ich bin anders, so ist nun einmal das Leben, so stirbt Familie, so muss sie wieder zugrunde gehen, ich gehe mit. Noch ehe mein Vater die Situation ganz begriffen hatte, war ich draußen und schlug die Tür hinter mir zu, zog es mich hinaus, es wirbelte Schnee auf der Straße und es wirbelten viele konfuse Gedanken mir durch den Kopf, Angst war in mir, aber auch noch etwas anderes, ein absurdes und bizarres Gefühl von Erlösung. So geht man hinaus, so ist das, wenn Jungens die Eltern verlassen. Man geht in Eichkamp im Schnee sehr angenehm. Es fahren hier fast keine Autos, die Föhren stehen vom Grunewald her hoch und schwarz in den Himmel, Winterfrieden in Preußen. Man geht weich und lautlos wie über weiße Läufer und selbst Polizistenstiefel sind hier anders zu hören. Es war schon der dritte Advent und es lag viel Weihnachtsfrieden über den Häusern. Niemand begegnete uns. Nur einmal kam eine Frau und trug einen kleinen Weihnachtsbaum unter dem Arm. Herr Bratkes Stiefel knirschten im Schnee und gaben unserem Gang einen amtlichen Ton. In seinen Schritten ging Auftrag mit. Er schwieg und auch sein Schäferhund schnaufte schweigend der Wache entgegen. Wachstuben riechen in Deutschland immer nach kaltem Rauch und Leder, nach kleine Leuteschweiß mit etwas Terpentin. Sie sind grau gestrichen, kalt, haben Holzbarrieren, Holzbänke und Amtsstühle aus gelbem Holz und immer hängt ein Herrenbildnis an der Wand. Damals war es das unseres Führers. Und immer gibt es hinter den Barrieren Listen und Formulare, die ausgefüllt werden wollen. Herr Bratke arbeitete an einem Formular und sah manchmal erwartungsvoll auf, wenn auf der AWUS ein Auto zu hören war, beruhigte dann wieder den Hund, der seine Ohren spitz gestellt hatte und schrieb weiter und sah wieder auf und schüttelte einmal den Kopf. Sein Helm hatte er vor sich neben das Tintenfass gestellt. Er war jetzt eine Amtsperson, die rapportierte. Er gab einen Bericht an die Obrigkeit und schrieb sichtlich Sütterlin mit langen, hohen Schleifen oben und kräftigen Unterlängen. Nach jeder Zeile tunkte er die Stahlfeder in das schwarze Tintenfass. Man spürte die Anstrengung, die von solchen Berichten an die Obrigkeit ausgeht. Es ist, als wenn alles in einer Amtsstube knarrt, die Stiefel des Polizisten knarren, seine Gelenke, der faserige Holzboden und sicher knarrte auch etwas in seinem Gehirn, wenn die Feder langsam wie ein stumpfes Messer über das Papier schabte. Herr Bratke sagt kein Wort, aber sein Atem ist zu hören. Es ist ein schweres und rasselndes Atmen, ein richtiges Polizistenatmen, das von Alter und Tabak und Amtlichkeit ganz offenbar geworden ist. Man hört hier, was in einer Männerbrust vorgeht. Nichts bleibt verborgen, das soll wohl so sein. Erst gegen 11 Uhr fuhren Leute vor. Ich hörte Türen schlagen und Männerschritte. 2 Polizisten kamen herein, grüßten und sagten lachend Heil Hitler. Sie brachten viel Schnee mit und dann wurde ich in das Auto gebracht, das man in Berlin Grüne Minna nennt. Von außen ist es wirklich grün, ist fensterlos und verschlossen, aber von innen gibt es ein Fenster zum Fahrersitz und an den Eisenwänden laufen Eisenbänke rum, auf die man sich setzen darf. Ich war ganz allein und fühlte nur Eisen, und dann fuhr der Wagen los. Er hatte hier draußen wohl erst seine Runde begonnen. Er fuhr kreuz und quer durch Berlin, fuhr von Wache zu Wache und nahm überall mit, was heute Abend eben fällig war. Ein buntes Völkchen kam da zusammen. In Charlottenburg, ich hörte es rufen, wurden zwei Kerle eingeladen, die gefährlich aussahen und wüste Verbände um den Kopf hatten. Sie grinsten aus schmalen Augenschlitzen und suchten in ihren Manteltaschen nach Tabakresten. Am Zoo wurden drei Mädchen eingeladen. Sie trugen Pelzmäntel und Lammfellstiefelchen und wirkten sehr fein. Sie waren grell geschminkt und wollten auch rauchen. Sie schimpften laut, kicherten und sagten zu mir, Langer, hast du eine Zigarette? Und lachten wieder laut. Dann kamen drei alte Männer, die gar nichts sagten, und dann wieder ein Bursche in einer wilden Jacke, eine alte Frau, die mit wirren Haaren laut vor sich herredete und zischelte, denen werde ich's noch geben. In Friedrichstraße wurde ein schöner Jüngling hineingestoßen, die Mädchen redeten ihn gleich mit Fanny an und schienen ihn gut zu kennen, auch zwei Hitlerjungen stolperten später herein, am Handgelenk waren die aneinander gefesselt, die schwiegen trotzig. Bis Mitternacht war der Wagen voll. Es roch nach Bier und Schminke, nach Tabak und Schweiß. Es war ein wilder Haufen, der manchmal kreischend durcheinander flog, wenn der Wagen plötzlich bremste. Hier wurde der Bruch einer Weltstadt gesammelt, ein Auto voll Bruch, wie es sich an jedem Abend in jeder Großstadt findet. Ich saß dazwischen und dachte, hier wird also Bruch gefahren, nichts als Berliner Bruch. Als der Wagen nach vielen rumpelnden Kurven plötzlich hielt, rief eines der Mädchen schnippisch, Moabit, bitte aussteigen. Alles lachte, die Türen wurden aufgeriegelt, das Völkchen sprang munter herab, die schienen hier fast zu Hause. Die alte Frau schimpfte jetzt auf die Kerle mit den Verbänden und stieß den schönen Jüngling, der so vornehm tat, als ginge ihn diese Fracht gar nichts an. Die Mädchen vom Zoo trippelten vorsichtig und duzten sich draußen mit dem Grünen. Hier im Hof war es dunkel und nass, alles wurde verteilt, und als mich einer von den Grünen eben mitschicken wollte, hörte ich plötzlich einen Beamten, der eine Liste in der Hand hatte, ganz gutmütig brummen, nee, nicht doch, Karle, det is in politischer, rüber zur Stapo. Station 5, Zelle 103. Vieles ist da zu lernen. Um 5.30 Uhr gellt ein schriller Pfiff durch die Flure und Treppenhäuser. Sieben Wachtmeister stehen in sieben Etagen und beginnen durch den eisernen Lichthof ein ohrenbetäubendes Pfeifkonzert. Sie blasen in jene gellenden Trillerpfeifen, die schon ganze Generationen von Deutschen zum Heldentod, zur Schlacht, zum Verhör aufgeweckt haben. Man nennt dies das große Wecken. Danach setzt dunkles Gebrüll ein, bärtige Männerstimmen brüllen aus voller Kehle, dunkle, schnaubende Laute, Schaftstiefel schlagen auf Zementboden, Schlüssel klirren, Eisentüren werden aufgerissen, wieder zugeworfen, dauernd schlägt Eisen an Eisen und jemand brüllt nebenan, sie Schwein, man hat ihn wohl noch auf der Pritsche erwischt und Schlüssel klirren wieder durchs Haus. Jetzt wächst der Tag, jetzt wäscht sich ganz Moabit. Das kleine graue Emailleschüsselchen, in das man aus einer hohen Eisenkanne Wasser gießen kann, hat schon den Schmutz von vielen Gefangenen genommen. Es wird auch mich heute reinigen. Das geht nicht lange. Man hört Bottiche und schwere Eisentöpfe durch die Flure scheppern. Die unsichtbare, niedere Macht der Kalfaktoren rückt an. Sie sind wie Insekten, die sich im Bau eingerichtet, ausgebreitet haben. Sie haben Macht. Das unsichtbare, niedere Heer der Insekten rückt mit schweren Eisenkübeln immer näher. Man hört es ziehen und schlagen und scheppern. Gleich wird man die braune Zellentür hart aufreißen. Draußen stehen neben dem Wachtmeister zwei oder drei Kerle. Sie sehen glatt und blass und dünn wie junge Fische aus und tragen die blau gestreiften Kittel von Metzgergesellen. Du hältst einen braunen Emaillebecher hin und dahinein schlagen die dir mit einer kleinen, langstieligen Kelle das schwarze Zeug, auch trockenes Brot kann man haben. Um 8 beginnen die Verhöre. Man merkt davon nichts, man weiß es nach einiger Zeit. Man hört nur den Schlüsseldienst, den unsichtbare Männer jetzt mit klirrendem Eifer beginnen, Schritte, Rufe, das Zuschlagen von Türen, ein Kommandowort, ein Pfiff, dann wieder Schritte, die weggehen, und dann wird es wieder ruhig. Merkwürdigerweise hofft jeder Anfänger noch auf ein Verhör. Jeder hofft, die Schritte würden ihm gelten, würden sich ihm nähern, würden vor seiner Tür Halt machen, einer würde durch die Luke blinzeln und dann dann das Schloss umwerfen, um ihn herauszuholen. Es ist eine törichte und absurde Hoffnung, sie lebt von jedem Geräusch. Um 9 Uhr steigt die Sonne langsam auf. Es ist ein strahlender blauer Wintertag heute. Die vergitterte Fensterluke oben zeigt nichts als einen schmalen blauen Streifen. Von Zeit zu Zeit heizen sie jetzt. Es knackt und tickt eine Weile im Reich der niederen Röhren. Wärme strömt ein. Jetzt beginnt die Zeit der Spaziergänge. Jetzt geht man in Moabit spazieren. Tausende von Einzelgänger gehen jene 5 Schritte hin und wieder zurück, die alle Gefängniszellen erlauben. Es ist die Zeit der Morgenfantasien, der wirren Hoffnungen und Träume, Rundlauf der großen Pläne und Entwürfe, das kommt und geht wie draußen die Schritte. Man ist gefasst, man hat einen Plan, aber der lässt sich nicht lange halten, rutscht wieder weg wie Gläser auf einem schiefen Tablett, darunter liegt Ratlosigkeit und Angst kommt empor und zieht eine Weile vom Herzen über den linken Arm bis zum Kopf, dann hört man draußen plötzlich ganz nahe Schlüssel klirren und Hoffnung kommt mitgegangen, die sich bald wieder zerschlägt, was nun? Zellengänger sind wie verirrte Bergsteiger, das geht immer rauf und runter, das gibt Höhen und Schluchten, zum Schluss steht man wieder am selben Ort. Um 10 Uhr ist die Sonne im Raum so vorgerückt, dass die Wände zu sprechen beginnen. Alle Gefängniswände der Welt erzählen unsagbare Geschichten. Sie sind die Schreibtafeln der Verstummten. Da haben sie mit umgedrehten Löffeln ihre Hoffnung und Angst eingekratzt. Hitler verrecke. Daneben ist eine nackte Frau gestrichelt. Heil Moskau steht 3-mal in einem kreisrunden Band um ein Hammer- und Sichelzeichen gleich unter der Frau. Einer hat es versucht durchzustreichen und hat ein Kreuz darüber gekratzt. Ora pro nobis steht da. Und dann führen alle Gefangenen auch ihre Kalender. Es sind immer 6 kleine Striche, die eng beieinander wie Lamellen stehen. Dann kommt ein großer Strich, der Sonntag, und ist die Woche herum, wird durch das Ganze ein Querstrich gezogen und eine neue Lamelle mit kleinen Strichen beginnt. Man kann daraus ablesen, wie lange jeder hier blieb, denn plötzlich reißt so ein Strich ab und füllt sich nicht mehr zur Woche. Um 1 Uhr kommt immer das Essen. Warum schmeckt das Mittagessen in Gefängnissen immer so nach Gefängnis? Wie machen Sie das? Es ist Salicyl drin. Haben Sie gesagt, das beruhigt den Geschlechtstrieb? Haben Sie gesagt und gelacht. Aber es ist wohl auch Schweiß und Angst und Armut drin. Man schmeckt da Preußens Verwaltung. Es gibt meistens Erbsen, eine gesunde deutsche Speise, die die abscheulich verdorben haben. Erbsen in Kartoffelwasser, Erbsen in Sauerkrautwasser oder Erbsen nur so. Sonntags kommt ein Stück Fleisch dazu, das dir die jungen Metzger mit ihrer Onanistenfaust blitzschnell hineinschlagen und das eben auch nicht nach Fleisch, sondern nach Gefängnisfleisch, also schuldigem Fleisch schmeckt. Die verderben hier alles mit ihrem Salicyl, haben sie gesagt und gelacht. Du musst dich daran gewöhnen, alles Fleisch ist hier schuldig. Nachmittags um 3 geht neue Bewegung durchs Haus. Die Sache mit den Schlüsseln beginnt wieder. Wieder werden Namen gerufen, Leute vorbeigeführt, Trupps für Arbeit zusammengestellt. Schlüssel klirren durchs Haus. Der neben dir ist auserwählt, ein Glücksfall. Sie haben ihn eben geholt und als sie zu dritt bei dir vorbeigingen, lief der Geruch von wunderbarer Befreiung mit ihm. Warum holen sie ihn, mich nicht? Es gibt so viele Rätsel in einem Gefängnis, die sind nicht zu lösen. 5 Uhr nachmittags. Jetzt ist Moabit sehr beschäftigt. Jetzt werden Staatsfeinde verhört, gefragt, vernommen und mit anderen Staatsfeinden konfrontiert. Sagen Sie das noch einmal, gestehen Sie doch, wir wissen es doch längst. Jetzt werden Listen geschrieben und Protokolle aufgesetzt. Ich habe schon 29 zum Bund der Pazifisten gehört. Ja, ich war damals verhetzt, ich war in der KP, ich habe Juden in meinem Betrieb gehabt. Ich war immer für Ebert, aber ich stehe loyal zum neuen Staat. Mein Sohn ist in der HJ, ich habe es nicht gewollt, ich weiß doch von nichts. Das schwirrt jetzt durchs Haus, das wird bekannt und verschwiegen, notiert und weggelacht. Das sollen wir Ihnen glauben, Mensch. Der Mensch ist kein Held, das ist er immer nur hinterher. Er will leben, der Mensch ist ein Bündel aus Hoffnung und Angst. Er lügt, natürlich lügt er. Der Abend kommt rasch. und gleitet ganz schnell zur Nacht über. Warum schläft man in Gefängnissen immer so gut? Die Nacht ist dicht und schwarz, sie lässt sich nicht von Polizisten gefangen nehmen. Sie kommt von draußen lautlos durch alle Wände, wie eine Mutter, wie eine Frau kommt sie und liegt über die Welt gebreitet, etwas obszön und zum Nichtsinn geöffnet. Das zieht uns hin, das saugt uns an, wir kommen, wir fallen, versinken, die Nacht ist das große Vergessen. Man hört immer noch Schlüssel, immer noch Eisen und schwere Tritte, manchmal ein Schrei im Nachbarhaus, aber das wird weniger, entfernt sich, wird leise, versickert, versinkt, wird selber traumhaft und unwirklich. Schon um 9 Uhr ist Moabit ein Angsttraum, der hinter mir liegt. Ich bin wieder frei, bin draußen, ich träume, die Nacht ist nicht in Ketten zu legen. Der Schlaf ist die Freiheit aller Gefangenen. Sie lassen ihn uns lassen sie ihn noch. Wir können vergessen. Ich war also plötzlich in die Mühlsteine der Geschichte geraten und wusste kaum wie. Ich war über Nacht zum Staatsfeind geworden und taugte so wenig dazu. Ich hatte nur immer des Abends bei Vanya gesessen, hatte diese Briefe verteilt und war nun in die schrecklichste Sache meines Lebens verwickelt. Ich werde sie niemals vergessen. Ich erfuhr erst jetzt langsam davon. Die Sache hieß Hochverrat und erstreckte sich wie eine unterirdische Krankheit über das ganze Land. Die Sache hieß Vorbereitung zum Hochverrat gegen den Schriftsteller Brokhammer und andere. Und diese anderen waren 101 Leute, die sie alle in dieser einen Nacht verhaftet hatten. Ich kannte sie nicht. Ich kannte nur Vanya, der so ein kleines Anhängsel von Annie Korn war, die wiederum ein kleines Anhängsel eines anderen gewesen war. Und diese hatte wieder an jenem gehangen und jener an noch einem anderen. Das sind so die klassischen Regeln der Konspiration. Im Untergrund muss man so arbeiten. Nun saßen sie alle hier und wurden einzeln vernommen. Sie haben auch mich oft vernommen, am Anfang wenigstens. Sie haben mich nicht geschlagen und in kaltes Wasser gesteckt wie andere. Sie haben mich nicht in Dunkelarrest gelegt. Sie haben mir nicht den Arm ausgerenkt wie anderen. Sie saßen mir beim Verhör ganz adrett und aufmerksam gegenüber, hießen Müller und Dr. Stein und Krause II, wie Deutsche ebenso heißen, rauchten Zigaretten, sagten Bitte und Danke und Herr und Sie und hatten wohl bald gemerkt, dass sie in mir nichts Richtiges gefasst hatten, nichts, worauf sich etwas Politisches solide aufbauen ließ. In einem Panzerschrank lag ein dickes Aktenstück über mich, das mich erstaunte und zugleich auf unerwartete Weise entlastete. Sie hatten fast ein Jahr lang meine Post kontrolliert, hatten alle Briefe, die ich erhielt, zuvor abgefangen, geöffnet, fotokopiert und dann wieder zugeklebt und mir zugeschickt. Nie hatte ich etwas gemerkt. Diese Briefe, die jetzt auf dem linken Aktenblatt fotokopiert und auf dem rechten in Schreibmaschine Auszug lagen, wurden meine Rettung. Was schreibt schon ein Junge aus Eichkamp, ein Sohn von unpolitischen Eltern, ein Bürgersohn, Philosophiestudent mit dem Hang zu Hölderlin und Nietzsche mit 19 für Briefe. Und welche Briefe erhält er? Es war so das typische Pubertätsgestammel der Bürgerjugend damals mit 19. Das spielte nicht im Parterre der Weltgeschichte, das hing alles ganz oben, hing wie Flitter der Seele im Schnürboden der deutschen Begeisterung, war angelesener Schiller und Fichte, war hochgezogener Novalis und Wackenroder, war anempfundener Rilke und Hesse, es war ziemlich peinlich und pubertär, nur eben politisch war es nicht. Es war alles sehr deutsch und innerlich und trug mir nun das Bild des Suchers und Idealisten ein, der einmal gestrauchelt war. Ich muss damals ein entsetzlicher Wirrkopf gewesen sein, so ein richtiger deutscher Jüngling mit Schönheit, mit Tod und Wahnsinn im Kopf. Und irgendwo hatten sie davor noch einen Rest von Respekt. So fremd war ihnen das nicht, nur etwas zu hoch. Sie buchten mich bald auf der Seite der Opfer, der Träumer und Idealisten. Ich sah ein Opfer der Konterrevolution, ein Opfer von Vanya und seiner Freundin Annie. Das sagte Herr Krause II eines Abends nach einem langen Verhör und klopfte mir dabei auf die Schulter. Ich habe ihm nicht widersprochen, niemals. Ich dachte, so kannst du vielleicht rauskommen und dachte, eigentlich stimmt es ja auch. Zu Hause sind wir immer unpolitisch gewesen. Das zerbrochene Haus. Von Horst Krüger. Und von ihm selbst gesprochen. Plötzlich begann er mit einem Verhör. Ihre Beurteilung ist nicht schlecht. Sie kommen doch aus einer anständigen Familie. Wie konnten Sie sich solche Freunde suchen? Ich zuckte mit der Schulter und sagte, ich weiß nicht, es war eben so. Er versinkt wieder in seinem Sessel und sagt nach einiger Zeit, ohne aufzublicken, wissen Sie, welches Urteil unsere Kollegen über Sie abgegeben haben?